Kleines Mädel, und wärst du selbst Lady, stört es mich nimmer, ich sage immer du. Du, du, du, du, du, du, my sweet honey, wozu brauch ich Money? Will ja nur küssen, liegt dir zu Füßen, wie im profanen Liebesromanen. Wonderful girl, I love you, wonderful girl. Ich lieb dich und du hast nicht einmal 5 Minuten für mich Zeit. Tick-tack, tick-tack, tick-tack, tick, wonderful girl. Sei heute mein wonderful girl und sag nicht nur, mein little boy, ich muss nach Hause gehen. Good night. Wonderful girl, wär ich so reich wie Mr. Ford. Wonderful girl, ich gebe dir mein Ehrenwort. Oh, wonderful girl, dann sagtest du mir noch mal, mit uns beiden beiden ist die Sache wonderful, all right. Wonderful girl, I love you, wonderful girl. Ich lieb dich und du hast mich einmal 5 Minuten für mich Zeit. Na ja, wonderful girl, sei heute mein wonderful girl. Und sag nicht nur, my little boy, ich muss nach Hause gehen. Good night. Good night. Good night. Good night. Wonderful girl, wär ich so reich wie nicht davor. Wonderful girl, ich gebe dir mein Ehrenwort. Wonderful girl, dann sagtest du mir noch heut, mit uns zwei beiden ist die Sache wonderful, all right.